you will always have what your heart believes. A life with Jesus is light. What you do not see with your natural eyes is much more real than the natural world around you. Remember, your future already began. Hi, my friends. Hallo, meine Freunde. I am Reinhard. Ich bin Reinhard. Muito bom, quasi, mais ou menos. Reinhard. This is Daniel. Das ist Daniel. I'm gonna tell you something. Ich sage dir etwas. I can't stand the social media. Ich kann die sozialen Medien nicht ausstehen. This is honestly the truth. Ehrlich, das ist die Wahrheit. In fact, I honestly just don't like it. Ehrlich gesagt, ich mag sie nicht. You know, I used to have Facebook. Ich hatte Facebook. And then I think maybe, I don't know, many, many years ago, I deleted Facebook. Vor vielen, vielen Jahren habe ich Facebook gelöscht. And it took people a long time to convince me that I should open Instagram. Und es dauerte lange, bis mich die Leute davon überzeugten, einen Instagram-Account zu eröffnen. You know, I've just never really liked that. Ich mochte das einfach nie. So Reinhard, why do you do that? Also Reinhard, warum machst du das? Use the social media. Warum benutzt du die sozialen Medien? Well, I was in an airplane flying to Sao Paulo. Ich war im Flugzeug unterwegs nach Sao Paulo. And God said to me, Reinhard, I want you to use the social media. Und Gott sagte, Reinhard, ich will, dass du die sozialen Medien benutzt. And I thought, Und ich dachte, I don't want to use it. Ich will das nicht. Don't like it. Ich mag das nicht. Don't want it. Ich will das nicht. But I said, Lord, I'm going to do what you ask me to do. Ich sagte, Herr, ich werde tun, warum du mich bittest. I said, but you have to send me people who will help me to do that. Ich sagte, du aber musst mir Leute schicken, die wissen, wie man das macht. Do you know, I didn't even know how to use all that stuff. Ich wusste nicht einmal, wie man das alles benutzt. I still don't. Ich weiß es immer noch nicht. You know, I sometimes tell people this. Manchmal sage ich den Leuten Folgendes. If my phone would log out of my Instagram, I couldn't do a live because I don't even know the password. Wenn mein Telefon mein Instagram sperren würde, könnte ich kein Live machen, weil ich das Passwort nicht kenne. So I have a team that helps me with all of this stuff. Ich habe ein Team, das mir bei allem hilft und das macht. But I understood one thing, that if God wants me to use it, there is a purpose. Aber ich verstand, wenn Gott will, dass ich es benutze, muss er damit ein Ziel verfolgen. Do you know, there are messages that I've taught. Es gibt Botschaften, die ich gelehrt habe. That have reached more than 500,000 people. Die mehr als eine halbe Million Menschen erreicht haben. I mean, that's an incredible thought. Ein unfassbarer Gedanke. So I'm using the social media because I understand that's a tool that God has given us. Ich benutze die sozialen Medien, weil ich verstanden habe, dass dieses Werkzeug uns Gott gegeben hat. That's why I use them. Deswegen nutze ich sie. And you're watching this now on YouTube. Und du schaust dir das jetzt auf YouTube an. Thank God we use it, huh? Gott sei Dank nutzen wir es, nicht wahr? I'm going to talk about a subject today that's quite a cool subject. Heute spreche ich über ein ziemlich cooles Thema. Which, you know, I'm going to do a short video clip just to give you an idea. Ein kurzes Video, um dir einfach eine Idee zu geben. It would take us hours to teach. Wir würden Stunden brauchen, um das zu lehren. And it's about the DNA. Es geht um die DNA. Look, every one of us has DNA in us. Jeder von uns hat eine DNA. But something that many, many people don't even have an idea about is that every Christian has two DNAs. Etwas, was sich die Menschen nicht wirklich bewusst sind, ist, dass die Christen zwei DNA in sich haben. Daniel has the DNA of his dad, Amy Val, and his mom. Daniel hat eine DNA von seinem Vater und von seiner Mutter. So, he has the DNA of his natural father and mother. Er hat also die DNA von seinem natürlichen Vater und seiner natürlichen Mutter. Something happened. Etwas passierte. One day Daniel accepted Jesus Christ. Eines Tages nahm Daniel Jesus Christus an. That moment when he put his faith into Jesus. In diesem Moment, in dem er seinen Glauben in Jesus setzte. The Bible says that he became a brand new creation. Wurde er, so sagt es die Bibel, eine ganz neue Schöpfung. See, this is the confusing thing. Das ist die verwirrende Sache. People read in 2 Corinthians 5:17. Die Leute lesen in 2. Korinther 5, Vers 17. I'm going to do that too. It looks very comfortable. Ich mache das auch so. Das schaut sehr bequem aus. So, how do you do it like this, huh? There you go. People read in 2 Corinthians 5:17. Die Leute lesen in 2. Korinther 5:17. If anyone is in Christ, he is a new creation. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. The old is passed away, new has come. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Do you know, I'll be really honest with you. Ich bin wirklich ehrlich zu dir. For many years that scripture confused me too. Vor vielen Jahren hat mich diese Schriftstelle auch verwirrt. Why? Warum? Because of the practical experience. Aufgrund der praktischen Erfahrung. Because I see that the Bible says there is a new brand new person. Ich sehe, dass die Bibel sagt, dass es eine ganz neue Person ist. But then in my everyday life, I see another person. Aber in meinem Alltag sehe ich eine andere Person. And this is for many years kind of confused. Für viele Jahre hat mich das verwirrt. Until I understood something. Bis ich etwas verstanden hatte. There are two DNAs. Es gibt zwei DNA. The DNA of my natural ancestors and the DNA of Jesus Christ. Die DNA meiner natürlichen Vorfahren und die DNA von Jesus Christus. I'm gonna just go through without reading all the verses. You can check it out yourself. Ich gehe durch, ohne die Verse zu lesen. Du kannst das selber nachprüfen. In John chapter 12, you know, Daniel will be reading a great story. In Johannes 12, da lasen wir doch Daniel eine großartige Geschichte. The Greeks are coming to the festival in Jerusalem. Die Griechen gingen zum Fest nach Jerusalem. And they say to the disciples, we want to see Jesus. Und sie sagen zu den Jüngern, wir wollen Jesus sehen. So the disciples go to Jesus, hey, the Greeks want to see you. Die Jünger gehen zu Jesus und sagen, hey, die Griechen wollen dich sehen. If I would have been Jesus, do you know what I would have said? Wenn ich Jesus gewesen wäre, weißt du, was ich gesagt hätte? Man, that's nice. Das ist toll. I feel honored. Ich fühle mich geehrt. People come from so far and they want to see me. Leute kommen von so weit her und wollen mich sehen. Wow. Of course, just bring them here. Aber klar doch, bringt sie hierher. Look how Jesus responded. Schau, wie Jesus antwortete. Instead of giving them a compliment, anstatt ihnen ein Kompliment zu machen, instead of saying something nice, anstatt etwas Nettes zu sagen, he says something very, very confusing. Sagt er etwas sehr, sehr Verwirrendes. He says simply this. Er sagt ganz einfach, unless a grain of wheat falls in the ground and dies, it will remain alone. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es alleine. But if it dies, it will bring much fruit. Aber wenn es stirbt, wird es viel Frucht bringen. So listen. Hör zu. Daniel comes to me and says. Daniel kommt zu mir und sagt. People came from another country. They want to see you. Leute kommen aus einem anderen Land und sie wollen dich sehen. I'm in my office. They're down in the living room. Ich bin in meinem Büro und Daniel im Wohnzimmer. Instead of saying to Daniel, "Wow, that's incredible. They traveled so far to see me." Anstatt zu Daniel zu sagen, das ist wundervoll. Sie reisten so weit, um mich zu sehen. I sent Daniel back to these visitors with this message. Sende ich Daniel zurück zu diesen Besuchen mit folgender Nachricht. Tell them. Sage ihnen. Tell a grain of wheat falls to the ground and dies, it will remain alone. But if it dies, it will bring much fruit. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es alleine. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Poor Daniel. Armer Daniel. Like, I mean, poor guy, he's got to go back to these people and say that. Armer Junge, er muss diesen Menschen diese Botschaft überbringen. What are they going to think? Was werden sie denken? You know, if you look at the whole context. Wenn du den ganzen Kontext anschaust. Jesus was talking about his death. Sprach Jesus über seinen Tod. Here's my question. Hier ist meine Frage. A grain of wheat falls in the ground, what comes out? Wenn ein Weizenkorn in die Erde fällt, was wächst heran? Many potatoes, many carrots or many grains of wheat. Viele Kartoffeln, viele Karotten oder viele Weizenkörner? Much wheat. Viel Weizen. Potato falls in the ground, what comes out? Eine Kartoffel fällt in die Erde, was kommt hervor? Much potato. Viele Kartoffeln. Carrot falls in the ground, what comes out? Much carrot. Karotten fallen in die Erde, was kommt hervor? Viele Karotten. Jesus was talking about his death. Jesus sprach über seinen Tod. He falls in the ground and dies, what comes out? Er fällt in die Erde und stirbt, was kommt hervor? Many Jesuses. Viele Jesusse. I'm going to say something to you now that some people are going to think it's blasphemy and I don't care. Ich sage etwas, wovon viele denken, dass es Gotteslästerung ist, aber das kümmert mich nicht. May I introduce to you Daniel Jesus Mesquita. Ich stelle dir Daniel Jesus Mesquita vor. That's who he is. Das ist, wer er ist. He has the Mesquita DNA, but he also has the DNA of Jesus. Er hat Mesquita DNA, aber auch die DNA von Jesus. See, when Jesus died on the cross, als Jesus am Kreuz starb, here's what happened. Passierte Folgendes. He died on the cross so that many of him could come up out of the grave. Er starb am Kreuz, so dass viele von ihm aus dem Grab aufsteigen konnten. Look, I could honestly for hours teach about this show everything from the Bible. Ich könnte darüber stundenlang sprechen und alles von der Bibel her aufzeigen. If you go to Galatians 3, you will find something very interesting. Wenn du zu Galater 3 gehst, findest du etwas sehr Interessantes. In Galatians 3 it says to Abraham and his seed where the promise is made. In Galater 3 steht, dass die Verheißungen Abraham und seinem Samen gemacht wurden. Then it says not his seeds as in many, but his seeds and in one, which is Christ. Dann heißt es nicht durch die Samen als durch viele, sondern also durch einen, welcher ist Jesus Christus. So it tells us that when the Bible talks about Abraham's seed singular, it's Jesus. Wenn die Bibel über Abraham Same spricht, Einzahl, ist Jesus damit gemeint. So, who is Abraham's seed, singular? Jesus. Wer ist Abrahams Same? Einzahl, Jesus. Jesus fell into the ground, he died. Jesus fiel in die Erde und starb. When he came up, what happened? Als er auferstand, was passierte? O que aconteceu? Many Jesuses came alive. Viele Jesus wurden geboren. See, in other words, Jesus said to the Greeks this. In anderen Worten sagte Jesus Folgendes zu den Griechen. If you want to see me, you can see only one of me, because there's only one of me, and in a few days I will be gone. Wenn du mich sehen willst, dann kannst du nur eine von mir sehen, weil es nur einen gibt, und in ein paar Tagen werde ich weg sein. But I have a much better strategy. Aber ich habe eine viel bessere Strategie. I will multiply myself. Ich werde mich vermehren. There will be many of me. Es wird viele von mir geben. So then you don't have to travel anymore from Greece all over to Jerusalem to meet Jesus. You can meet Jesus any place in the world, because there are many Jesuses. Da musst du nicht mehr weit reisen von Griechenland bis Jerusalem, um Jesus zu treffen. Du kannst Jesus auf der ganzen Welt treffen, weil es viele Jesuse gibt. Now I'm not saying there are many saviors of the world, many sons of God in the world, like the only begotten son of the father. Ich sage nicht, dass es auf der Welt viele Retter gibt, viele Söhne Gottes, wie der eingeborene Sohn des Vaters. But look what the Bible says in Romans. Schau, was die Bibel in Römer sagt. Jesus is the firstborn of many brethren. Jesus ist der Erstgeborene, der Erste unter vielen Brüdern. If Jesus is my brother, that means I have his DNA. Wenn Jesus mein Bruder ist, dann habe ich seine DNA. Hebrews tells us that he was not ashamed to call us brethren. Hebräer sagt uns, dass er sich nicht schämte, uns Brüder zu nennen. Go back to Genesis chapter 3. Gehen wir zurück zu Galater 3. Towards the end of the chapter, here's what Paul says. Am Ende des Kapitels sagt Paulus, and we are Abraham's seed, singular, and therefore sons of God. Und wir sind Abrahams Same, Einzahl, und deswegen Söhne Gottes. So if I'm the seed of Abraham, therefore I am the son of God, just like Jesus. Wenn ich der Same von Abraham bin, so bin ich wie Jesus, der Sohn Gottes. There are two DNAs in me. In mir sind zwei DNA. My natural DNA. Meine natürliche DNA. From my parents. Von meinen Eltern. And the new divine DNA. Und die neue göttliche DNA. Do you know why 2 Corinthians 5:17 is not the experience of most Christians? Weißt du, warum 2. Korinther 5:17 nicht die Erfahrung der meisten Christen ist? Therefore, if anyone is in Christ, he's a brand new creation. Ist jemand in Jesus, so ist er eine ganz neue Kreatur. I tell you why. Ich sage dir warum. Because every day they make the choice to trust, to believe more in their natural DNA than their new divine DNA. Jeden Tag entscheiden sie sich, mehr der natürlichen DNA zu glauben, zu vertrauen, als der neuen göttlichen DNA. They say things like this. Sie sagen solche Dinge. Wow, there's nothing I can do about it. My mother was like this, my father was like this, my aunt. It's been in generations. Ich bin so, dafür kann ich nichts. Meine Mutter war so, mein Vater war so. Es hat mit den Generationen zu tun. What would happen? Was würde passieren? If we would write the truth in our heart, wenn du die Wahrheit auf dein Herz schreiben würdest, I have another DNA. Ich habe eine andere DNA. It's the DNA of Jesus. Es ist die DNA von Jesus. And if I choose to believe it and act and practice to live by it, I will be different. Wenn ich mich entscheide, daran zu glauben, zu handeln und danach zu leben, werde ich anders sein. Think about that. Denk darüber nach. If you liked it, click the like. Wenn es dir gefallen hat, drücke den Gefällt mir Daumen. If you didn't like it, click the dislike. Wenn es dir nicht gefallen hat, klicke den Gefällt mir nicht Daumen. Subscribe to our channel. Abonniere unseren Kanal. Send us a message, talk to us. Schreibe uns einen Kommentar, sprich mit uns. We'd love to talk to you. Wir lieben es, auch mit dir zu sprechen. Thank you guys. Danke, Leute.